Mädchen ist schon in Ordnung. Der Vater, der macht mir Sorgen. Sie wäre zu gut für mich und ist zu höherem berufen. Jetzt gehst du aber und tust, was ich dir sage. Ich bin nicht euer Knecht, damit ihr es nur wisst. Ach so, Steckel. Und was bist du denn dann? Tja, was ist denn wirklich der gute Steckel? Die Geschichte war so. Steckels Vater hat mordsmäßig Schulden gehabt. Und zwar alles bei unserem Verwalter, dem Odoardo. Und wie der Vater plötzlich gestorben ist, da hat der Odoardo zum Steckel gesagt, jetzt darfst du mir die Schulden von deinem Vater zurück, oder ich nehme dein Haus als Pfand. Naja, der Bursche hat natürlich nicht zahlen können. Und da hat der Odoardo mir nix, dir nix, das Haus genommen. Und jetzt will er gar nichts mehr hergeben. Dem Steckel nicht das Haus und mir nicht die Tochter. Und trotzdem bin ich nicht euer Knecht, denn das Haus ist mein und die Schulden sind auch dein, gell? Wie wirst du es denn zahlen? Na? Und wann? Das ist meine Sache. Aber das Haus ist bis dahin meine Sache.